Abschnitt 33 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. 3 Wochen als Hopfenpflücker. Erster Teil. In Saatz vor dem Bahnhofe scharten sich fragwürdige Gestalten zu einer Gruppe. Ihr Gepäck war auf dem Platze hoch aufgeschichtet. Eine Frau sprach mit dem Verwalter der Saatzer Stellenvermittlungsanstalt. Burschen, Frauen, Männer, Mädchen umstanden sie. Dass es Hopfenpflücker waren, war klar. Ich machte mich an einen Jüngling heran. »Menschenskind, kann ich mich zu eurer Partie hinzuaddieren?« fragte ich in der blumigen Redeweise der Vorstädte Prags. »Da musst du die Frau Mraczek fragen, die dort mit dem blauen Kopftüchel. Das ist unsere Pantafirka.« Frau Mraczek hatte eben ihr Gespräch mit dem Verwalter beendet und machte die Lohnbedingungen bekannt. 20 Heller für den Viertelhektoliter gepflückten Hopfens. Außerdem für die Erwachsenen täglich 1,5 Liter Milch und 1 Liter Kartoffeln. Von der Löhnung werde allabendlich ein Vorschuss von 16 Hellern für jeden gepflückten Viertelhektoliter gewährt. Die ersten Tage würden wir Feldarbeit leisten müssen gegen einen Lohn von 2 Kronen für jeden Mann und 1,40 Kronen für jede Frau. Außerdem das erwähnte Quantum von Milch und Kartoffeln. Die Verkündigung war zu Ende. Ich trat auf Frau Mraczek zu, bot mich an und wurde, da ohne dies bloß 80 statt 84 bestellter Leute gekommen waren, engagiert. Sie nahmen mir meinen Heimatschein ab, auf dem mein Beruf, der eines Handlungsdieners, bestätigt war. Ich solle nur einsteigen, bis der Leiterwagen komme. Nachdem ich verschiedene Fragen, Verhöre, Verdächtigungen und intensives Bedauern über mich hatte ergehen lassen müssen, wusste ich die Genesis der Platte. Frau Mraczek aus Nußle hatte inseriert, dass sich Hopfenpflücker bei ihr melden könnten und war nun mit 80 Arbeitslustigen zu halbem Fahrpreis von Prag nach Saatz gefahren. Von hier aus sollte es im Fuhrwerk zu dem Gute gehen, das die Arbeitskräfte verschrieben hatte. Die Gesellschaft war ziemlich gemischt. Man bemerkte unter den Anwesenden Strolche aus Frischowitz, einen Handelsmann aus Rzyszko, dem vor kaum Monatsfrist, unmittelbar nach dem Einbruch bei Professor Mach, das Geschäft von der Polizei ruiniert worden war, einen Herrn mit schwarz gerändertem Zwicker, einem, wenn auch schmutzigen Stehkragen und hochtrabender Ausdrucksweise, in der er jedem erzählte, dass er Medizin studiert habe, dann Beamter des böhmischen Fremdenverkehrsverbandes und zuletzt provisorischer Beamter einer Bank gewesen sei. Weiters 2 englisch angezogene Handlungsgehilfen, die sich Geld für eine Fahrt nach Dresden verdienen wollten, Fabriksmädel aus der Gelben Republik auf der Holleschowitzer Heide, einen sozialdemokratischen Geschäftsdiener mit Frau und Kind, einen Schuhmacher, der am 1. August delogiert und dessen Möbel in den Gemeindehof gebracht worden waren, einen Reitknecht, dem die Mütze auf der Fahrt aus dem Coupéfenster geflogen war und der nun mit dem bunten um den Kopf gebundenen Tuch komisch aussah. Einen lahmen Hausierer, der in Gasthäusern auf seinem Bauchladen Zwiebeln, Heringe und Rollmöpse herumträgt, und eine bekannte Trinkerin mit schwermütig schmutzigen Gesichtszügen. Die Mehrzahl der fröhlichen Hopfenbrüderschaft waren Ehepaare, insbesondere die Holleschowitzer Burschen und Mädel waren verheiratet. Sehr viele Kinder liefen umher. Endlich kam ein steirer Wagerl, auf das Gepäck geschichtet wurde, und bald darauf auch ein Leiterwagen und ein Fuhrwerk für die Neuangekommenen. 30 Personen finden Platz. Die Riesenhengste können kaum von der Stelle. Windschief stehen, balancieren und hängen die Pflücker im Wagen. Die Gliedmaßen sind verfilzt. Kreuz und quer schwirren Zurufe und Gespräche, gelangen an falsche Adressen, werden missverständlich aufgefasst und an unrichtige Absender zurückgegeben. Witze und Späße und Verspottungen durchzucken den Lärm, Gelächter, ironische Beifallsbezeugungen, aufreizende Anfeuerungen hervorrufend. »Achtung auf Gusta, der macht seine Hochzeitsreise!« »Natürlich«, lacht Gusta. Wir werden noch nicht zu Hause bleiben, wo unser Dienstmädchen zuschaut, wenn wir uns umarmen.« »Der Franz sitzt bequem. Na ja, der ist halt gewohnt, im Fiaker zu fahren.« »Na, nicht so wie du«, erwidert Franz. »Du fährst immer in der grünen Equipage und hast vorn und hinten einen Lakaien in Uniform mit Federbusch.« Über die Egerbrücke geht es, über den Spitälplatz, wo man Gurken kauft, durch die Lastenstraße weiter. Überall mustern uns Blicke. Eine Saatzer Bürgersfrau ruft uns zu: »Geht's a weng runner vom Wogen? Es kommt e Berg, die Pfähr kennen's nit der ziehe.« So unverständlich den Passagieren die Worte des Saatzer Dialektes sind, sie verstehen doch gut, was die Frau will. Der Lärm, der nun losgeht. Die ganze Blütenlese des Argos von Potzkal und František wird gegen sie losgelassen. Kein Schimpfwort, kein Fluch, keine duftende Phrase, womit die Tierfreundin nicht bedacht würde, die zu ihrem Glücke von dem gegen sie gerichteten Kreuzfeuer kein Sterbenswörtchen versteht. Links blickt vom Berge die Stadt Saatz in das Egertal. Schwarze Rundtürme robusten Baues, wuchtige Wälle, gegen die einst die Mauerbrecher der Hussiten angerannt sind, und hohe Kuppeln drohen in das Land. Dunkel getönte Entschlossenheit ist auf diesem Gemälde aus der Ritterszeit, und da sich bei der Weiterfahrt zwischen den Beschauer und die gebieterische Burglandschaft die dünnen Stämme der Hopfengärten stellen, sieht es aus, als ob ein ungeheures Heer von Reisigen mit ihren Lanzen in Reih und Glied unten vor der Feste stünde. Bald schwindet das historisch-kriegerische Bild. Die Landschaft wird sonnig und friedlich. Grüne Rübenfelder, weites Kornland und auf den Kuppen der Berge schwelgt der August. Nun sehen auch die Hopfengärten nicht mehr so feindselig aus. Sie sind jetzt schwermütige Parkanlagen geworden, die Lenotres Gartenmesser kunstvoll gerade geschnitten. Der Lärm im Leiterwagen dauert fort. Bekanntschaften werden angeknüpft. Keiner will um des Geldes willen hinausgefahren sein, alle nur zum Jux. Man muss doch ein bisserl in die Sommerfrische. »In der Zeltnergasse ist ein Herr, der hat 4 Häuser und fährt jedes Jahr auf die Hopfenpflücke«, erzählt eine Frau. »Na ja, das ist ja ganz begreiflich.« Alle bestätigen gern den Unsinn vom hopfenpflückenden Hausherrn. Mir gegenüber lehnt an einem Sparren des Wagens ein Fabriksmädel, das gewaschen vielleicht noch hässlicher wäre. Sie hat mich gemustert und fragt dann ungeniert und mit eindeutigem Interesse: »Hast du ein Mädel mit?« »Nein, ich habe keines mit.« Mehr erwidere ich nicht, obwohl der gute Ton die Antwort erheischen würde. »Ich werde mit dir eine Bekanntschaft machen.« Sie lässt sich durch das Ausbleiben dieses Angebots nicht irre machen und wird noch deutlicher: »Ich habe auch keinen Burschen mit.« »So, so.« »Wie heißt du denn?«, fragt sie weiter. »Eman«, weniger um meinen wirklichen Namen zu verheimlichen, als um nicht durch dessen Ungewöhnlichkeit Verdacht zu erregen, wähle ich ein Pseudonym. »Ich heiße Wildscha.« Dann erfahre ich noch von ihr, dass sie in Holleschowitz in der Hutfabrik arbeite, dass sie großartig tanze und dass die Burschen auf sie ganz hirr sind. Ich bin aber gar nicht hirr auf sie. Endlich hält der Wagen. Wir werden in ein einstöckiges Gesindehaus gewiesen, das am Rand eines schmutzigen Ententeichs liegt. Es besteht aus 4 quadratischen Zimmerchen zu ebener Erde und aus 4 quadratischen Zimmerchen im ersten Stock, zu dem eine Hühnerstiege führt. 2 von den Räumen sind schon von Bauernfamilien, die zur Pflücke kamen, belegt. Die Wände sind kahl und weiß, der Fußboden spärlich mit Stroh bedeckt. Kein Einrichtungsstück, nur in einigen Räumen sind Öfen. Hier werden Familien einquartiert, die verheirateten Leute. Aber nach dem Trauschein wird nicht gefragt. Auch die ganz ledigen Mädchen finden in diesem Zimmer Unterkunft. Die mädchenlosen Burschen, 18 an der Zahl, werden in einem Zimmerchen von je 2,5 Meter Länge und Breite untergebracht. 8 liegen auf jeder Seite und in der Mitte beim Fenster gegenüber der Tür auch 2. Jeder hat einen Schlafraum von kaum 31 Zentimeter Breite zur Verfügung. Nägel werden aus den Taschen gezogen, mit Stöcken in die Wand und in die Dachbalken geschlagen und Ranzen, Mäntel und Stöcke daran gehängt. Ein eleganter Kleiderrechen ist zu vergeben. 5 Kronen zum ersten, zum zweiten, gibt niemand mehr, und zum dritten Mal. Hier hängt mein Mantel. Anton, wenn du mit ihm Brüderschaft trinken wolltest, so zieh ich dir die Haut herunter und lasse mir daraus einen englischen Rackler nähen. Einer tut so, als hätte er auf dem Fußboden Ungeziefer erspäht. Hallo, da kriecht eine! Er schlägt mit der Mütze auf das imaginäre Ziel. Der Schneidergehilfe, der neben mir liegt, ruft erschrocken. Wirklich? Eine Wanze? Die meisten aber brummen gleichmütig. Meinetwegen. 2 raufen sich wegen des Platzes an der Wand, 2 wegen der Strohunterlage. Auch in den anderen Zimmern gibt es Wohnungsstreitigkeiten. Man hört Gekreisch von Weibern. Frau Mraczek, die Partieführerin, hat die Einteilung vorgenommen und sucht zu vermitteln, so gut das eben geht. In unseren Junggesellensalon kommt sie immer, um mit witzelnden Bemerkungen die Mädel hinauszudrängen. Auch Wiltscher ist fortwährend da. Sie kränkt sich sichtlich, dass ich unter die ledigen Leut gezogen bin. Ende von Abschnitt 33.